FSK 93, wo keins ist, ist eins. Eine Diskussion über Dialektik. Wir hören zunächst einmal die 6 Bagatellen für Streichquartett, Opus 9, von Anton Webern, von dem großartigen La Salle Quartett, das dafür bekannt ist, das zu spielen, was in den Noten steht, und dass sie immer den Komponisten verpflichtet waren. Wo keins ist, ist eins, eine Diskussion über Dialektik. Es sind zu hören Susanne Sippel, Michael Löbig und Martin Blumentritt. Das heutige Thema ist der Positivismusstreit, kritischer Rationalismus versus Dialektik. Die Diskussion wird nächstes Mal noch fortgesetzt, weil wir heute nicht so ganz fertig werden können. Heute, so haben wir in der letzten Sendung versprochen, werden wir die Frage bearbeiten, wie ein Denken beschaffen sein muss, das in der Lage sein soll, die moderne kapitalistische Gesellschaft begreifen zu können. Im Grunde ist das ja von Anfang an implizit die Frage gewesen, wie man die Wirklichkeit in einer Weise zu begreifen hat, dass sie sich so darstellt, dass sie auch im Prinzip veränderbar ist. In einer diesem Jahr abgehaltenen Diskussion mit Wolfgang Port hat dieser das Geheimnis gelüftet, warum eigentlich der Kapitalismus bislang seine Kritiker immer überlebte. So geheim ist das allerdings auch wieder nicht. Ein Kritiker steht im parasitären Verhältnis zum Gegenstand der Kritik. Die Veränderung, die er herbeiführen möchte, macht ihn ja als Kritiker arbeitslos. Und so das Fazit, mit Hartz IV lässt sich ja auch ganz gut leben, nachdem man nicht mehr wie früher sich jeden Tag beim Arbeitsamt einen Stempel holen musste, weswegen Ältere noch heute dazu sagen, ich muss stempeln gehen, wenn sie arbeitslos werden. Das muss der Kritiker, der von seiner Kritik lebt, ja nicht unbedingt tun, weil er möglicherweise besser von seiner Kritik lebt als ein Arbeitsloser. Und so hat er, wie Port schließt, wie er derjenige, der den Kampf gegen das Bestehende zum Ziel hat, ein Interesse daran, ihn nie zu gewinnen. Das mag als ein Spaß klingen, aber das ist ja tatsächlich bitterer Ernst. Jeder weiß heute, Humor ist eine ernste Sache, da verstehen wir keinen Spaß. Darum sei auch einmal aus Brechts Métis zitiert. Zu Métis und sagte, ich fange nochmal an, Tu kam zu Métis und sagte, ich will am Kampf der Klassen teilnehmen. Lehre mich. Métis sagte, setz dich. Tu setzte sich und fragte, wie soll ich kämpfen? Métis lachte und sagte, sitzt du gut? Ich weiß nicht, sagte Tu erstaunt, wie soll ich anders sitzen? Métis erklärte es ihm. Aber, sagte Tu geduldig, ich bin nicht gekommen, sitzen zu lernen. Ich weiß, du willst kämpfen lernen, sagte Métis geduldig. Aber dazu musst du gut sitzen, da wir jetzt eben sitzen und sitzend lernen wollen. Tu sagte, wenn man immer danach strebt, die bequemste Lage einzunehmen und aus dem Bestehenden das Beste herauszuholen, kurz, wenn man nach Genuss strebt, wie soll man da kämpfen? Métis sagte, wenn man nicht nach Genuss strebt, nicht das Beste aus dem Bestehenden herausholen will und nicht die beste Lage einnehmen will, warum sollte man da kämpfen? Der Text, der im Transmitter ausführlich diese Sendung ankündigt, bezog sich auf eine Hörernachfrage, die auf den Unterschied der Wirklichkeitsauffassung zwischen dem Positivismus und der Dialektik abzielte, und war die Beantwortung der folgenden Frage. Mir scheint es nicht stimmig, dass aus dem Kurzschluss von Notwendigkeit und Wirklichkeit folgt, dass alles, was notwendig sein soll, sich als etwas erweist, das auch anders sein kann. Letzteres würde meines Erachtens aus der kritischen Reflexion auf diesen Kurzschluss entspringen. Aber so fehlt in der Formulierung nach meiner Wahrnehmung etwas. Diese Frage wurde dahingehend beantwortet. Der Positivismus wird durch seinen überdeterminierten Wirklichkeitsbegriff letztlich dazu gezwungen, alle objektiven Wahrheitsansprüche preiszugeben und zu schlussfolgern, Wir können nichts verifizieren, sondern alles könnte künftig auch anders sein. Das heißt, wir können die Ansätze nur unter dem Falsifikationsvorbehalt behaupten, dass es irgendwann Überprüfungen geben könnte, die sie widerlegen. Wenn nun aber die Allsätze, die Popper von Basissätzen, also empirischen Sätzen oder Urteilen, unterscheidet, die Notwendigkeit zum Ausdruck bringen sollen und gleichermaßen auf die Wirklichkeit unmittelbar bezogen werden, dann könnte tatsächlich die Wirklichkeit jederzeit eine andere Gesetzmäßigkeit haben. Das stellt die Dialektik in Frage. Die differenzierte Dialektik von Notwendigkeit, Möglichkeit und Zufall, wie sie bei Hegel vorliegt, geht davon aus, dass das, was wirklich ist, immer schon vorher möglich gewesen sein muss. Was möglich oder unmöglich ist, dies sagen wir mit Notwendigkeit aus. Der Ziegelstein auf dem Dach, das war ein Beispiel aus einer der Sendungen, fällt immer gemäß dem Fallgesetz. Aber es fallen nicht ständig Ziegelsteine, sondern vor allem bei Sturm oder Unwetter. Ein Gesetz, eine Notwendigkeit, drückt eine Möglichkeit aus, nicht die unmittelbare Wirklichkeit. Im Experiment dagegen wird diese Möglichkeit erzwungen und Bedingungen hergestellt, damit beispielsweise Kugel und Feder gleich schnell fallen, wie es im Vakuum der Fall ist. Ein bekanntes Experiment, das wohl jeder mal im Physikunterricht mitbekommen hat. Popper nennt die Bedingung, aus der ein Ereignis folgt, Randbedingung. Wobei Rahmenbedingungen, die das Verhältnis von Gesetz und Folge zum Gegenstand der Überlegung haben sollten, die werden hier erst gar nicht ausreichend wahrgenommen. Das bedeutet also für die Dialektik, die Wirklichkeit ist auch zufällig. Aber die Möglichkeit, die die Wirklichkeit voraussetzt, denn etwas Unmögliches kann nicht Wirklichkeit werden, ist nicht zufällig. Wenn zum Beispiel Marx von ökonomischem Bewegungsgesetz spricht, dann ist das kein Determinismus in Hinsicht auf die Wirklichkeit. Marx zeigt, wie Krisen möglich sind, unter welchen Bedingungen sie eintreten und wann sie eintreten, lässt sich nicht unmittelbar voraussagen, nur erwarten. Das Fazit dieser knapp komprimierten Überlegungen: Die Gesetze beschreiben also in Analyse gesellschaftliche Formen, systematische Bedingungen der Möglichkeit von wirklichen Ereignissen, nicht deren unmittelbare Wirklichkeit. Dazu könnte man dann den Satz des Wovereit anführen, und das ist gut so. Wäre es so, dass ein Gesetz unmittelbar die Wirklichkeit bestimmt, kein Zufall in ihr wäre, so wäre auch keine eingreifende Praxis möglich, die etwas an der Wirklichkeit änderte. Nun ist es bei Marx so, dass ja die Bedingungen oder Poppers Randbedingungen einmal historisch entstanden im Kapitalismus wiederhergestellt werden. Darum gibt es immer wieder Krisen. Das ist dann ein organisches System. Die spätere Systemtheorie spricht von Autopoiesis oder Selbstorganisation und Ähnlichem. Und kein bloß mechanisches oder chemisches System. Soweit die Antwort, mit der der Hörer sich auch einverstanden erklärte. Wir möchten dies mit der Frage nach dem Unterschied von Positivismus und Dialektik verknüpfen und auch etwas belegen. Tauchen wir also mal in die Gedankenwelt des Positivismus ein. Wir werden im Folgenden hin und wieder mal den Originalton dieser Positivisten hören. Wie beschreibt Popper die Tätigkeit des Forschens? Die Tätigkeit des wissenschaftlichen Forschers besteht darin, Sätze oder Systeme von Sätzen aufzustellen und systematisch zu überprüfen. In den empirischen Wissenschaften sind es insbesondere Hypothesen, Theoriensysteme, die aufgestellt und an der Erfahrung durch Beobachtung und Experiment überprüft werden. Das erscheint nun zunächst einmal verwunderlich, dass die Forschung es mit Sätzen oder Systemen von Sätzen zu tun habe. Und diese Sätze sollen an der Erfahrung überprüft werden. So unmittelbar vom Alltagsbewusstsein zu solchen Aussagen gibt es keinen Weg zum Verständnis. Ohne die Philosophie des Neukantianismus und des Wiener Kreises, aus dem heraus und gegen sie Popper seine Theorie entwickelte, ist das nicht verständlich. Der Neukantianismus war gegen die Restauration dogmatischen Denkens im 19. Jahrhundert entstanden, gegen Neutomismus und Neuscholastik, einer Wiederbelebung mittelalterlicher dogmatischer Metaphysik. Als dogmatisch kritisierte der Neukantianismus jedes Denken, das die Autonomie des Denkens einem Standpunkt außerhalb des Denkens opferte. Die absolute Selbstbestimmung des Denkens wurde gegen die Heteronomie eines sie meistern wollenden Metaphysizismus, so Paul Nartog, ins Feld geführt. Denkfremde Inhalte, dem das Denken sich zu fügen hätte, sollte es nicht geben. Im Negativen hatte der Neukantianismus recht, aber von seiner richtigen Kritik schritt er fort zu seiner idealistisch-positivistischen Konsequenz. Die bei Kant getroffene Unterscheidung zwischen Ansichtsein und Erscheinung der Dinge wurde zugunsten der Letzterer, zugunsten der alleinigen Realität, begrifflich fixierbarer Bewusstseinsinhalte eingeebnet. Das Denken wurde zum absolut Ersten und postulierte eine Welt reiner Immanenz, weswegen dieses ja auch positivistisch genannt wird. Eine Welt jenseits der unmittelbaren Tatsachen sollte es nicht bloß in der Wissenschaft, sondern auch in der Philosophie nicht mehr geben. Für die Naturwissenschaften ist diese Beschränkung von objektiver Realität eine Forderung der experimentellen Methode. Ein unerfahrbares Sein kann es im Experiment nicht geben. Das Experiment, das universelle Momente hat und die Untersubjektivität gewährleistet, legt etwas anderes nahe als den Positivismus. Aber aus der Beschränkung auf Tatsachen machte der philosophische Positivismus, Ernst Mach zum Beispiel, ein Dogma. Es sollte nicht mehr nach einem positiv nicht erkennbaren Gehalt auch nur gefragt werden. Nach Mach und Avenarius hatte die Wissenschaft auf die exakte Beschreibung des unmittelbar Gegebenen sich zu beschränken. Fragen nach dem Wem, dem gegeben wird, oder dem Was, wurden verboten. Gegeben sind qualitative Elemente wie Farben, Töne, Gerüche und andere, auch innere Empfindungen. Die Wissenschaft hat die Aufgabe, die einfachste Beschreibung der Abhängigkeiten zwischen den Elementen zu finden. Nun erkannte Moritz Schlick, der Begründer des Wiener Kreises, dass dies zu absurden Konsequenzen führen müsste. Nach Schlick müsste es auch etwas geben, was nicht gegeben ist, sonst gäbe es keine empirische Wissenschaft, die etwas zu erforschen hätte. Er hinterfragte allerdings nicht die Voraussetzungen, sondern stutzte nur anlässlich der Konsequenzen. Trotz der Tatsache, dass nur die Objekte der phänomenalen Welt gegeben sind, die Dinge an sich nicht, meinte er, dass die Erkenntnis der Erscheinungswelt eine Erkenntnis der Welt an sich liefere. Positive Erkenntnis sollte nicht auf das anschaulich Gegebene reduziert sein, wie bei Kant. Der Wiener Kreis, für den 1931 Blumberg und Feigl den Begriff logischer Positivismus entwickelten, ist vom allgemeinen Begriff des Neopositivismus abzugrenzen, zu dem auch der negative Positivismus Poppers gehört, also auch vom traditionellen Positivismus Saint-Simon, Comte, Bacon, Bentham, Wundt und dem Empirismus Locke, Berkeley, Hume oder Mills. Und er grenzt sich auch ab vom Empiriokritizismus von Mach, Avenarius und Petzold und vom logischen Empirismus Russells. Ohne die Auseinandersetzung mit dem Wiener Kreis, zu dem Popper nur partiell zugehörig war, bleibt verschlossen, worum es geht. Der Gegensatz zeigte sich allerdings als auf einen als Zuschriften an den Herausgeber veröffentlichten Beitrag Poppers zur Problemstellung Verifikation, Falsifikation, Hans Reichenbach und Otto Neurath ungewöhnlich scharf reagierten und Popper gänzlich von dem Kreis sich trennte. Aus der Sicht der heutigen analytischen Philosophie genannten positivistischen und nachpositivistischen Schulrichtungen gelten die Anfänge nur noch von historischem Interesse. Man selbst stehe jenseits von Popper und Carnap, so Stiegmüller. Von einer dialektischen Hermeneutik aus betrachtet, ist so ein Unberücksichtigtlassen der eigenen Entstehungsgeschichte undialektisch. Das Woher und Wohin, das heißt die Problemlage und die Auflösung der theorieimmanenten Widersprüche durch die späteren, gehört mit dazu. Sie beleuchten den Gegenstand. Die empiristische Konzeption hatte absurde Konsequenzen, wollte sie doch die gesetzmäßigen Zusammenhänge der Phänomene auf Assoziationen von Vorstellungen zurückführen. Naturgesetze wären demnach Erzeugnis des psychologischen Bedürfnisses, die Natur zu ordnen, um den Vorgängen nicht fremd und verwirrt gegenüberzustehen. Der Neukantianismus fürchtete den Verlust von objektiver Erkenntnis überhaupt angesichts des theoretischen Nihilismus, so Nartog, und suchte nach einem von den Leistungen empirischer Subjekte unabhängigen Naturgesetzlichkeit. Was angesichts dessen, dass ein transzendentes Ansichtsein verworfen wurde, eine metaphysische Begründung der Gesetze also nicht möglich war, nur zu einer idealistischen Lösung führen konnte. Das heißt, am Denkmonismus wurde gegen den Vorstellungsmonismus des Positivismus gestellt. Alles ist Denken, Denken ist alles, war die Parole des Neukantianismus, zum Beispiel Nathorps. Es wird kein Sein, das nicht im Denken selbst gesetzt ist, geduldet. Ein wahrlich schöpferisches Denken, das Hegel überbietet, der immerhin noch der Differenz zwischen Denken und Sein bedurfte, um diese dann aufzuheben. Es wäre nur noch konsequent, auch noch den irrationalen Glauben an einen Ursprung fallen zu lassen. Dies geschieht dann im modernen Positivismus, wie es sich im Leitmotiv Wittgensteins ausdrückt. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Die Philosophie reinigt sich von allen Begriffen, die noch an Metaphysik erinnern. Weder auf einen transzendenten Grund, wie bei Kant, noch auf einen transzendentalen, wie bei den Neukantianern, werden die gesetzmäßigen Erscheinungen noch bezogen. Es gibt keinen Ursprung ihrer objektiven Gültigkeit. Carnap gilt jedes idealistische oder realistische Fragen nach ontologischen Gründen als sinnloses Unternehmen. Sinnvoll sind nur sachhaltige Aussagen, das heißt solche, die eindeutige Korrelationen zwischen messbaren Größen physikalischer Vorgänge formulieren. Wittgenstein, der frühe des Traktatus, der eben schon zitiert wurde, folgert dann auch, dass die richtige Methode sei, nichts außer Sätzen der Naturwissenschaft zu sagen. Im empiristischen Sinnkriterium, nachdem der Sinn eines Satzes durch die Methode seiner Verifikation gegeben sei, wurden tendenziell alle generellen Sätze aus dem Bereich sinnvoller Sätze ausgeschlossen. Das Verifikationsprinzip selber nahm metaphysischen Charakter an, so dass man von einem Fortschritt vom Gottesdienst zum Tatsachendienst sprechen kann. Der Ausschluss von Metaphysik ist ein Widerspruch, wenn man Sätze anerkennt, die nicht dem Sinnkriterium entsprechen. Damit sei Carnap zufolge jegliche Metaphysik aus der Philosophie verdammt, was gleichbedeutend mit dem Verbot ist, die Möglichkeit der Naturwissenschaften in irgendeiner Ordnung der Welt zu fundieren, wie Neurath schrieb. Dies galt nur als Scheinbegriff eines Unbedingten jenseits von allem Bedingten. Alle physischen Begriffe lassen sich auf die eigenpsychischen zurückführen, da jeder physikalische Vorgang prinzipiell durch Wahrnehmungen feststellbar ist. Niemals kann aus einem Sachverhalt ein anderer erschlossen werden. In Klammern nach üblicher Auffassung geschieht dies beim induktiven Schluss. Die logische Analyse führt aber zu einer anderen Interpretation, auf die hier nicht eingegangen werden kann, Klammer zu. Daraus folgt die Unmöglichkeit jeder Metaphysik, die aus der Erfahrung auf Transzendentes, jenseits der Erfahrung Liegendes, selbst nicht Erfahrbares schließen will. Zum Beispiel auf das Ding an sich, hinter den Erfahrungsbedingungen, auf das Unbedingte, Absolute, hinter allem Bedingten, auf Wesen und Sinn der Vorgänge, hinter diesen Vorgängen selbst. Mithilfe der strengeren Methoden kann so eine gründliche Reinigung der Wissenschaft vorgenommen werden. Auch in der Philosophie geht es also ganz reinlich zu. Man könnte hier sogar von Waschzwang sprechen. So reinlich geht das dazu. Demnach sind die Naturwissenschaften nur möglich durch sich selbst. Sie sind nicht fundiert in einer strukturierten Welt an sich selbst, die auf Erkennbarkeit hin interpretiert wird, aber in ihrer Totalität verschlossen bleibt. Neuraths konsequenter Positivismus zieht dann auch die Konsequenz, dass Wahrheit nicht als Übereinstimmung von Aussagen mit der Welt zu deuten sei. Die Rede von der Wahrheit einer Aussage durch die Übereinstimmung mit der Wirklichkeit darf der konsequente Positivismus nicht einmal als Metapher dulden. Seine Kohärenztheorie der Wahrheit, wie das später genannt wurde, stellt nur noch in sich widerspruchsfreie Satzgesamtheiten zur Debatte. Die spätere sprachanalytische Philosophie posaunt dann genauso laut, wie sie hier Metaphysik ist Blödsinn schreit, aus, Metaphysik ist Blödsinn, zu sagen, sei selber Blödsinn. Das menschliche Denken verbleibt demnach im Bereich der Aussagen. Darüber entbrannte im Wiener Kreis eine Diskussion, bei der verschiedene Positionen eingenommen wurden. Carnap intendierte ein Konstitutionssystem empirischer Begriffe, das alle erfahrungswissenschaftliche Begriffe auf unmittelbar Gegebenes zurückführt. Dies soll durch eine Beziehungsbeschreibung im Rahmen einer Russell-Whitehead'schen Strukturanalyse geschehen. Die Systembasis sind Eigenerlebnisse. Hier setzt sich Carnap dem Solipsismus-Verdacht willentlich aus. In der zweiten Auflage zum logischen Aufbau der Welt Im Vorwort heißt es: Da die Wahl der eigenpsychischen Basis nur die Anwendung der Form, der Methodik des Solipsismus bedeutet, nicht aber die Anerkennung seiner inhaltlichen These, so können wir hier vom methodischen Solipsismus sprechen. Das Wort Solipsismus kommt von solus aum im Lateinischen und ipse, allein und selbst, und bezieht sich auf ein einsames, erkennendes Subjekt, das, was Marx einst Robinsonade nannte. Das Problem, das sich hier stellt, ist das von Anschaulichkeit und Abstraktheit, das mit dem raschelsten Strukturbegriff nicht zureichend geklärt werden konnte. Der ging eigentlich nur auf Anschauliches, während Carnap meinte, dass das Gegebene nicht eine Struktur trägt, sondern praktisch eine und damit auch seine Struktur ist. Hier wiederholt sich eine Problematik, die sich in der Kritik Humes an Lockes Realismus schon zeigte. Die Erfahrungsdaten werden beobachtet, aber nicht der kausale oder strukturelle Nexus zwischen den Daten. Daraus entsprang bei Hume eine bestimmte Form von Konventionalismus. Das heißt, er behauptete, die Kausalität beruhe auf Gewohnheit, sodass ein erkannter Zusammenhang durch künftige Erlebnisse zu widerlegen wäre. Dies hatte dann Kant bewogen, anhand der experimentellen Naturwissenschaft dem Empirismus ganz zu kritisieren und das Ganze umzudrehen. Wir erkennen die Natur, sofern wir ihr die Gesetze vorschreiben. Dies gilt bei Kant natürlich nur der Form nach, die wir a priori in die Natur hineinlegen und damit Erscheinungen konstituieren. Während das, was den Erscheinungen unabhängig von der Erkenntnistätigkeit zugrunde liegt, verschlossen bleibt. Adornos negative Dialektik spricht hier vom Nicht-Identischen, von einer Identität der Sache gegen die Identifizierungen des Denkens. Das Naturganze liegt der Erkenntnistätigkeit immer schon voraus, wenn diese aus dem Ganzen bestimmte partikulare Zusammenhänge separiert und isoliert, Störfaktoren und Rahmenbedingungen durch Abstraktion oder im Experiment abhält. Die Erkenntnistätigkeit wird allerdings, was man als Widerstandsargument der Erkenntnistheorie bezeichnen kann, durch das Naturganze beschränkt. Wäre das nicht der Fall, ließen sich beliebige Gesetzmäßigkeiten in die Natur hineindeuten. Es wird also unvermeidlich etwas vorausgesetzt, was durch das empiristische Sinnkriterium der Positivisten, positivistischem Denken, verboten ist. Dem logischen Positivismus zufolge darf physikalischen Vorgängen kein stoffliches Substrat untergeschoben werden, das wäre eine metaphysische Beimengung, so Carnap. Aussagen als physikalische Vorgänge meinen nur Prozesse, die sich in einer physikalischen Sprache formulieren lassen. Von Ich oder Welt ist dann gar nicht mehr die Rede. Personen wie Gegenstände sind physikalische Sachverhalte, quantitativ bestimmbare Beschaffenheiten von Raum-Zeitstellen. Jeder Soziologe soll demnach darauf achten, menschliches Verhalten immer ganz schlicht physikalistisch zu beschreiben. Das Kalkulierbare ist Maßstab, die Individuen werden auf Persönlichkeitskoeffizienten physikalistischer Art reduziert. Und diese sind aber immer schon auf Aussagen wie Protokollsätze gebracht, die das Primäre sind. Konstruktive Zusammenhänge sind von singulären Beobachtungen und universellen Gesetzen. Ein universelles Gesetz sagt aus, dass in jedem Einzelfall gilt: Wenn eines wahr ist, dann ist auch ein zweites wahr. Es wird somit bereits mehr behauptet, als aus einem beobachtbaren Einzelfall erschlossen werden kann. Reine Beobachtungen können kein universelles Gesetz sichern. Daher hat Carnap zufolge der induktive Übergang von einem beobachteten Bedingungsverhältnis keine logisch strenge Berechtigung, sondern basiert auf einem Entschluss. Ein Gesetz wird dem logischen Positivismus zufolge nur aufgestellt zur Deduktion von Prognosen. Über deren Anerkennung entscheidet die naturwissenschaftliche Tradition, das heißt, ob sich Aussagengefüge in ein logisches System bereits anerkannte Gesetze einfügen lässt. So bestimmen nicht Eigenschaften der Welt die Theoriebildung, sondern diese bestimmt die Eigenschaften einer Kunstwelt. Hier setzt Sir Karl Popper an. Die Naturwissenschaft ist für den Konventionalisten kein Bild der Natur, sondern eine rein begriffliche Konstruktion. Nicht Eigenschaften der Welt bestimmen die Konstruktion, sondern diese bestimmt die Eigenschaften einer künstlichen, von uns geschaffenen Begriffswelt, implizit definiert durch die von uns festgesetzten Naturgesetze. Nur von dieser Welt spricht die Wissenschaft. Konventionalismus bzw. der Rekurs auf eine Kohärenztheorie der Wahrheit waren unausweichlich. Dies war der heimliche Telos der positivistischen Philosophie. Das heimliche Telos der positivistischen Philosophie. Das ahnte Popper zumindest bei seinem Versuch, den Positivismus zu kritisieren, ohne ihn letztendlich verlassen zu können. Popper hatte keine so weitreichende Einwände vorzubringen, verbleibt in einem Pluralismus, wo wissenschaftliche Positionen nebeneinander bestehen. Unser Gegensatz zum Konventionalismus kann nicht durch eine sachlich-theoretische Debatte ausgetragen werden. Ähnlich wie der Konventionalismus sind auch die konventionalistischen Einwände in der Hauptsache unwiderleglich. Wer das nicht teilt, wurde allerdings quasi exkommuniziert, sodass eine wirkliche Auseinandersetzung mit der Dialektik gar nicht geführt wurde. Wo der Positivismus die Grenze zu metaphysischen Implikationen überschritt, da begann ja auch die Kritik des Positivismus. Daher nannte er seine Auffassung ja auch Rationalismus wegen des Vorrangs der Deduktion. Genau genommen nannte er es kritischer Rationalismus. Aber dazu kommen wir dann auch noch. Die Induktion verwarf er, denn seine Einwände bezogen sich auf die Ableitung von universellen Sätzen aus Protokollsätzen, die dann keine Falsifizierbarkeit mehr benötigte. Die unabhängige experimentelle Prüfbarkeit, nicht die Verifikation, stand bei ihm im Vordergrund. Das Falsifikationsprinzip ist demnach auch nicht Sinnkriterium, wie bei den logischen Positivisten, sondern Abgrenzungskriterium. Er musste allerdings deswegen auch nicht falsifizierbare Theorien wie den Konventionalismus als sinnvoll anerkennen. Die Kritik des Induktionsprinzips gewann er allerdings ursprünglich nicht aus der Beschäftigung mit dem logischen Positivismus, sondern mit Hume. Es ist noch anzumerken, dass der Positivismus keineswegs eine einheitliche Position ausgebildet hatte, sodass Kritiker sogar von einer beweglichen Zielscheibe der Kritik sprachen, die immer wieder entfleucht, wenn man sie meint, gepackt zu haben. Das liegt an den immer wieder neu auftretenden Widersprüchen oder Antinomien der Diskussion. Daher ist es auch sinnvoll, den logischen Positivismus von seinem heimlichen Telos, von den Konsequenzen her, auf die er hinausläuft, zu kritisieren, sonst verstrickt man sich begrifflos in Differenzierung von Varianten. Mit der Metaphysik fällt auch jede Erkenntnistheorie, die von der Verschiedenheit und Beziehung von Subjekt und Objekt ausgeht. Erkenntnis ist nur noch die Rückführung einer Aussage auf eine andere Aussage, nach Maßgabe der Kohärenz. Also der Zusammenhänglichkeit, könnte man das vielleicht übersetzen. Die Fragen, die sich einst stellten, wie die Aussagen zu einem Inhalt kommen, werden als sinnlos abgetan. Dieser Verzicht begründet den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. Die Fragen, die die Naturwissenschaften selber nicht stellen, nämlich nach ihrer Voraussetzung, einer Natur, die auf ihre Erkennbarkeit hingeordnet ist, werden suspendiert. Dies waren die Fragen seit der Antike in der klassischen Philosophie. Ohne ein Etwas, das wahrgenommen wird, gibt es keine Wahrnehmung. Die Sinnenwelt ist zwar im Erkenntnisprozess das Erste, aber sie ist nicht ontologisch das Erste. Diese Frage wird von Popper nicht geklärt, weil er eine letzte Erklärung, genauso wie ontologische Fragen, selbst im Sinne einer negativen Ontologie oder Metaphysik, für unmöglich hält. Die Erklärung aus letzten Prinzipien geht ihm zu Recht als naiver Essentialismus, so wie zum Beispiel der Rationalismus Descartes, der eine Eigenschaft physikalischer Körper, die Ausdehnung, für ihr Wesen hielt, einer war. Kein Naturgesetz kann Popper zufolge etwas sagen über ein letztes Wesen der Welt. Der eingangs zitierte Satz soll nach dem Vorangegangenen nun verständlicher sein. Die Tätigkeit des wissenschaftlichen Forschers besteht darin, Sätze oder Systeme von Sätzen aufzustellen und systematisch zu überprüfen. In den empirischen Wissenschaften sind es insbesondere Hypothesen, Theoriensysteme, die aufgestellt und an der Erfahrung durch Beobachtung und Experiment überprüft werden. Der Induktivismus der logischen Positivisten wird umgekehrt in einen Deduktivismus. Dies deutet sich auf dem Boden des Positivismus schon an. Die Kohärenz war das Entscheidende. Wenn nun der Ausgangspunkt vom subjektiven Erlebnis auch noch auch noch einmal getilgt wird, so kann man umgekehrt bei den Sätzen anfangen, wenn sie ohnehin nicht in etwas gründen. So sind sie spontane Entwürfe, versuchsweise Konstruktionen, die auf die Natur hin entworfen werden. Sie werden also beliebig aufgestellt, allenfalls nach bestimmten Kriterien wie der Widerspruchsfreiheit. Die Methode der kritischen Nachprüfung, der Auslese der Theorien, ist nach unserer Auffassung immer die folgende. Aus der vorläufig unbegründeten Antizipation, dem Einfall, der Hypothese, dem theoretischen System, werden untereinander und mit anderen Sätzen verglichen, indem man feststellt, welche logischen Beziehungen zwischen ihnen bestehen. Wenn es auch zutrifft, dass induktive Schlüsse nicht zu generellen Aussagen verführen dürfen, so heißt das noch lange nicht, dass die Induktion bei der Hypothesenbildung keine Rolle spielte. Wir haben schon von den Basissätzen gesprochen. Nun ist Popper ja nicht der Auffassung, dass Sätze, die auf Beobachtung beruhen, den Anfang der Wissenschaft ausmachen. Er kritisiert den induktiven Schluss, den Schluss von den Basissätzen zu Allsätzen. Er dreht die ganze Sache um. Ihm zufolge beginnt man mit einer Theorie im Sinne einer Hypothese und erschließt daraus Basissätze, die zu überprüfen sind. Diese letzte Prüfung soll feststellen, ob sich das Neue, das die Theorie behauptet, auch praktisch bewährt, etwa in wissenschaftlichen Experimenten oder in der technisch-praktischen Anwendung. Auch hier ist das Prüfungsverfahren ein deduktives. Aus dem System werden, unter Verwendung bereits anerkannter Sätze, empirisch möglichst leicht nachprüfbare bzw. anwendbare singuläre Folgerungen, Prognosen, deduziert und aus diesen insbesondere jene ausgewählt, die aus bekannten Systemen nicht ableitbar sind bzw. mit ihnen in Widerspruch stehen. Über diese und andere Folgerungen wird nun im Zusammenhang mit der praktischen Anwendung, den Experimenten und so weiter entschieden. Fällt die Entscheidung positiv aus, werden die singulären Forderungen anerkannt, verifiziert. So hat das System die Prüfung vorläufig bestanden. Wir haben keinen Anlass, es zu verwerfen. Fällt eine Entscheidung negativ aus, werden Folgerungen falsifiziert. So trifft ihre Falsifikation auch das System, aus dem sie deduziert wurden. Popper setzt Induktion und Induktionsschluss gleich. Von daher ist es konsequent, die Induktion ganz zu verwerfen. In der Wissenschaft kommen keine simplen Induktionsschlüsse vor, sehr wohl aber im Alltagsleben, zum Beispiel haben Vorurteile diese Struktur. Aus einer Menge von Fällen wird etwas verallgemeinert. Das Alltagsbewusstsein erschließt zum Beispiel aus der Berichterstattung über Ausländerkriminalität, aus einigen Fällen von Kriminalität, alle Ausländer sind Verbrecher. Mit Recht lehnt Popper solche Schlüsse ab. Ob es legitim ist, Induktion und Induktionsschluss in der Weise zu identifizieren und ob nicht Popper bestimmte wichtige erkenntnistheoretische Fragen ausblendet, wie die Funktion der Induktion für die Hypothesenbildung, ist allerdings fraglich. Aber er grenzt sich folgendermaßen ab vom Wiener Kreis. Induktionslogische Elemente treten in dem hier skizzierten Verfahren nicht auf. Niemals schließen wir von der Bedeutung der singulären Sätze auf die der Theorien. Auch durch ihre verifizierten Folgerungen können Theorien niemals als wahr oder auch nur als wahrscheinlich betrachtet werden. Die Werf, mit der Popper sich gegen die Induktion richtet, setzt eine Gleichsetzung der Induktionslogik mit dem induktiven Schluss voraus, dem Schluss vom Besonderen zum Allgemeinen, von den singulären Sätzen zu den Allsätzen. Eine andere Funktion der Induktion kennt er nicht. Dennoch muss allerdings in jeder empirisch gehaltvollen Theorie das Besondere, Beobachtbare vorkommen und wenn es nur die Stellung des Zeigers oder das Leuchten der Digitalanzeige ist. Dem Empirischen entsprechen in der Theorie die Basissätze. Diese sind aber ihrer Ursprünglichkeit beraubt. Die Basissätze sind, wie Popper das nennt, theoriegeladen. Basissätze sind also in realistischer Ausdrucksweise Sätze, die behaupten, dass sich in einem individuellen Raum-Zeitgebiet ein beobachtbarer Vorgang abspielt. jede Nachprüfung einer Theorie, gleichgültig, ob sie als deren Bewährung oder als Falsifikation ausfällt, muss bei irgendwelchen Basissätzen Halt machen, die anerkannt werden. Kommt es nicht zu einer Anerkennung von Basissätzen, so hat die Überprüfung überhaupt kein Ergebnis. Jeder Basissatz kann neuerdings durch Deduktion anderer Basissätze überprüft werden, wobei unter Umständen die gleiche Theorie wiederverwendet werden muss oder auch eine andere. Dieses Verfahren findet niemals ein natürliches Ende. Die Falsifizierbarkeit bezieht sich auf Basissätze, also singuläre Urteile, die auf Empirie gehen. Popper unterscheidet Falsifizierbarkeit allerdings von Falsifikation, wobei widersprechende Tatsachen nur eine notwendige Bedingung, kein zureichender Grund einer Falsifikation sind. Falsifizierbarkeit führen wir lediglich als Kriterium des empirischen Charakters von Satzsystemen ein. Wann ein System als falsifiziert anzusehen ist, muss durch eigene Regeln bestimmt werden. Und dann kommt es? Wir nennen eine Theorie nur dann falsifiziert, wenn wir Basissätze anerkannt haben, die ihr widersprechen. Diese Bedingung ist notwendig, aber nicht hinreichend, denn nicht reproduzierbare Einzelergebnisse sind für die Wissenschaft bedeutungslos. Widersprechen also der Theorie nur einzelne Basissätze, so werden wir sie deshalb noch nicht als falsifiziert betrachten. Es ist also nicht so, dass eine einzelne Beobachtung, die einen Basissatz, der sich aus einem System herleiten lässt, Popper zufolge schon das System falsifiziert. Es kann ja zum Beispiel falsch gemessen worden sein, ein Störfaktor trat ein und dergleichen. Gegen solche Einwände will er sich bewahren. Die Beobachtungen müssen reproduzierbar sein. Aber was sind die Bedingungen der Möglichkeit der Reproduzierbarkeit? Dies hatten Kant und Nachfolger in der Konstitutionsproblematik thematisiert. Die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung sind auch die Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung. Die Poppersche Interpretation interpretiert Kant allerdings aus der Perspektive Humes und kommt zu anderen Schlussfolgerungen. Zu dieser großen Tradition stehe ich dadurch im Gegensatz, dass ich gewisse von Kants Beiträgen zu der Erkenntnistheorie für grundlegend, ja geradezu für entscheidend halte, obwohl ich nicht daran glaube, dass es synthetische Sätze gibt, die a priori als gültig eingesehen oder begründet werden können. Das heißt, ich glaube, dass es unter den wahren, synthetischen Sätzen sowohl solche gibt, die empirisch nachprüfbare Hypothesen sind und daher zur Naturwissenschaft gehören, als auch solche, die nicht empirisch nachprüfbar sind und daher als metaphysisch bezeichnet werden können. Aber für die Begründung dieser letzteren Sätze haben wir, meiner Meinung nach, nicht stärkere, sondern schwächere Argumente zur Verfügung. Sie sind zwar keine empirischen Hypothesen, aber sie sind oft nicht weniger, sondern mehr hypothetisch im Sinne von unsicher als die wissenschaftlichen Hypothesen. Hier stellt sich die Frage, ob nicht genau dieses Kriterium der Reproduzierbarkeit das Falsifikationsprinzip selber in Frage stellt. Denn nicht jede Beobachtung, die einem System widerspricht, ist eine falsifizierende Beobachtung. Sie ist eine notwendige Bedingung, kein zureichender Grund. Wir nennen eine Theorie nur falsifiziert, wenn wir Basissätze anerkannt haben, die ihr widersprechen. Diese Bedingung ist notwendig, aber nicht hinreichend, denn nicht reproduzierbare Einzelergebnisse sind, wie wir schon mehrfach erwähnt haben, für die Wissenschaft bedeutungslos. Widersprechen also der Theorie nur einzelne Basissätze, so werden wir sie deshalb noch nicht als falsifiziert betrachten. Das tun wir vielmehr erst dann, wenn ein die Theorie widerlegender Effekt gefunden wird, anders ausgedrückt, wenn eine diesen Effekt beschreibende empirische Hypothese von niedrigerer Allgemeinheitsstufe, die der Theorie widerspricht, aufgestellt wird und sich bewährt. Eine solche Hypothese nennen wir falsifizierende Hypothese. Zu den eben erwähnten Thesen einer niedrigen Allgemeinheitsstufe gehören zum Beispiel Verhaltenskonstanten. Der Terminus des Basissatzes ist bei Popper also äquivok, mehrdeutig, bezeichnet einmal alle singulären Sätze in Bezug mit der Frage der Falsifizierbarkeit, allerdings nur solche, die sich als reproduzierbarer Effekt im Rahmen einer Theorie ergeben. Wären allein Basissätze im ersten Sinn für die Falsifikation verantwortlich, dann gäbe es niemals eine Falsifikation. In der zweiten Bedeutung handelt es sich aber gar nicht mehr um Basissätze als singuläre Sätze, sondern um generelle hypothetische Sätze, die experimentell realisiert werden. Die Falsifizierbarkeit einer Theorie beruht dann aber gar nicht mehr auf falsifizierenden Basissätzen, sondern auf den falsifizierenden Hypothesen. Dann stellt sich die Frage, wie man überhaupt zu einer Hypothese gelangt. Sie muss es ja erst einmal geben. Nun schließt Popper die Modifikation einer Theorie, zum Beispiel durch Ad-hoc-Hypothesen, aus, anders als in der dialektischen Theorie, die im Grunde nun von jeder falschen Theorie ausgehen kann und durch immanente Kritik und Modifikation dann zu einer richtigen Theorie gelangt, behandelt Popper theoretische Systeme wie Monaden als abgeschlossene Einheiten, die nur als Ganze falsch oder wahr sind. Wir werden nämlich versuchen, die empirische Methode gerade durch den Ausschluss jener Verfahren zu kennzeichnen, die der angeführte Einwand mit Recht als logisch zulässig hinstellt. Nach unserem Vorschlag kennzeichnet es diese Methode, dass sie das zu überprüfende System in jeder Weise einer Falsifikation aussetzt. Nicht die Rettung unhaltbarer Systeme ist ihr Ziel, sondern in möglichst strengen Wettbewerb das relativ Haltbarste auszuwählen. Da Popper die Funktion der Induktion für die Hypothesenbildung ausschließt und Induktion nur als Induktionsschluss versteht, kommt er gar nicht auf die Idee, die Anfänge mit Hypothesen oder mit dem Problem zu problematisieren. Die Genesis von Theorien wird als psychologisch oder wissenschaftshistorischer Sachverhalt abgetan unter Berufung auf die Unterscheidung zwischen Entstehung und Geltung von Theorien. Dass die Induktion, nicht der Induktionsschluss, für die Hypothesenbildung von entscheidender Bedeutung ist und dass man erfahrungslos niemals ein Problem hätte und schon gar nicht dann die Hypothese als Lösungsvorschlag, wird von Popper nicht so gesehen und jedenfalls nicht thematisiert. Wenn man nicht aus der alten Theorie die Modifikationen erschließt, zum Beispiel versuchte Tycho Brahe, also ein Astronom, den Geozentrismus zu retten durch Abwandlung des ptolemäischen Weltbegriffs oder durch Induktion, wie kommt man dann zu einer neuen Hypothese? Das ist nicht bloß eine erkenntnispsychologische oder wissenschaftshistorische Frage, sondern auch eine erkenntnistheoretische, die Popper ausblendet, aber voraussetzen müsste. Unreflektiert muss Popper also doch die Induktion, unmittelbar oder tradiert, voraussetzen, denn woher sollen die falsifizierenden Hypothesen denn herkommen? Man kann es an den Dialogen des Galilei sehr schön sehen, wie aus Induktionen und Aufweis von deren widersprüchlichen Konsequenzen das aristotelische Fallgesetz zum Beispiel in Frage gestellt wird und wie aus Verallgemeinerungen die absurde Konsequenzen haben, eine neue Theorie entwickelt wird. Das Gewicht spielte zum Beispiel bei Aristoteles eine Rolle für den Verlauf des Falles eines Gegenstandes. Nicht? Also je schwerer, desto schneller fällt es runter. Und Galilei lässt dann einen der Dialogpartner die Konsequenz ziehen. Also Galilei hat da Dialoge geschrieben. Nicht? Das ist noch eine altertümliche Art der wissenschaftlichen Theoriebildung, nicht? Und Theoriedarstellung. Also er lässt dann einen der Dialogpartner die Konsequenz ziehen, dass zwei gleiche Steine zusammengebunden doppelt so schnell fallen würden, wäre das richtig. Was aber absurd ist. Nicht? Also wenn wir zwei Steine zwei getrennt fallen lassen, fallen sie gleichzeitig runter. Wenn wir sie zusammenbinden, müssen sie dann auch gleichzeitig herunterfallen. Also wenn sie das doppelte Gewicht macht es nicht aus. Nicht? So ist dann Aristoteles widerlegt. Nicht? Das Falsifikationsprinzip Poppers sitzt selber der Äquivokation auf, denn die Basissätze, die in der Lage wären, etwas zu falsifizieren, sind immer Menschenwerk. Denn ohne Eingriff keine Reproduzierbarkeit. Er behandelt sie also, als ob sie unabhängig vom erkenntnisbemühten Bewusstsein bestünden. Popper behauptet, dass die Frage, ob unsere von Menschen gemachten Theorien wahr sind oder nicht, von den realen Tatsachen abhängt, die mit wenigen Ausnahmen ganz gewiss kein Menschenwerk sind. Unsere von Menschen geschaffenen Theorien können diesen realen Tatsachen widersprechen. Und so müssen wir bei unserer Wahrheitssuche unsere Theorien oft abändern oder aufgeben. Die Konsequenz. Die Alleinherrschaft des Falsifikationsprinzips im Bezugsrahmen deduktiver Nachprüfe zu brechen, hat Popper nicht gezogen. Aber das Falsifikationsprinzip setzt ein Verifikationsprinzip heimlich voraus. Die Notwendigkeit reproduzierbarer Basissätze zeigt sich auch in der Möglichkeit technischer Anwendung. Niemals würden wir uns in ein Flugzeug setzen, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass die Naturgesetze, die beim Flugzeugbau angewendet werden, irgendwann falsifiziert werden könnten. Wir würden also wirklich, nicht in diesem Kierkegaardschen Sinne, aber tatsächlich in Furcht und Schrecken versetzt sein, wenn wir überhaupt das Haus verlassen, nicht? Weil ständig die Naturgesetze nicht herrschen. Also das ist das, was Kant nannte, da würde also blindes Ungefähr herrschen, nicht? Das kann so natürlich nicht sein. Und intuitiv ist Popper natürlich dann doch eher auf der Seite, dass man das also negiert, nicht? Der kritische Rationalist kann nur auf die Bewährung von Hypothesen vertrauen und die Angst, überhaupt noch in der Natur einzugreifen, überfällt ihn gar nicht. Wie es sein würde, nehme er seine Auffassung also auch praktisch ernst. Heute redet man dann immer von pragmatischen Selbstwiderspruch. Die Implikationen der Popperschen Theorie führen über Popper hinaus. Dass Popper die Falsifizierbarkeit zum Totschlagsargument gegen alles und jedes macht, kann man an seinen politischen Schriften sehen. Mit dem Argument, dass jede Kritik ja auch falsch sein könnte, kann man letztendlich jede Gesellschaftskritik unterbinden. Aber auch theorieimmanent bleibt da ja nur ein Dezisionismus, die Entscheidung über die Basissätze. Es stellt sich die Frage, wenn die Basissätze auf einer Entscheidung beruhen, wie sie zustande kommen, wann abgebrochen wird. Das beruht ja letztlich auf Psychologie. Und was schließlich die psychologistische Basis betrifft, so ist es sicher richtig, dass der Beschluss, einen Basissatz anzuerkennen, sich mit ihm zu begnügen, mit Erlebnissen zusammenhängt, etwa mit Wahrnehmungserlebnissen. Aber der Basissatz wird durch diese Erlebnisse nicht begründet. Erlebnisse können Entschlüsse motivieren, aber sie können einen Basissatz ebenso wenig begründen wie einen Faustschlag auf den Tisch. Suspendiert wird dann doch eine Überprüfung von Hypothesen, in die er in Wahrheit ein Widerstandsmoment in Bezug auf den Gegenstand an sich mit eingeht. Ein Moment von Induktion, das nicht als Induktionsschluss interpretiert werden kann. Es wird ja kontrolliert, intersubjektiv reproduziert. Es wird ja kontrolliert, intersubjektiv reproduzierbar, wiederholbar auf die Natur eingewirkt. Nicht bloß subjektive Erlebnisse verallgemeinert. Stattdessen verfällt Popper einem Dogmatismus, den er in verharmlosender Weise ja auch zugibt. Die Basissätze, bei denen wir jeweils stehen bleiben, bei denen wir befriedigt erklären, die wir als hinreichend geprüft anerkennen, sie haben wohl den Charakter von Dogmen. Sie haben wohl den Charakter von Dogmen, als sie ihrerseits nicht weiter begründet werden können. Da verfällt Popper einen Dezisionismus, der nicht befriedigen kann. Er muss eingestehen, dass die weitere Nachprüfung die Dogmen wieder in Frage stellen könnte. Aber das Prinzip selber stellt er nicht in Frage. Und das Nachprüfen selber führt in die schlechte Unendlichkeit des unendlichen Degress. Wohl ist aber die Kette der Deduktion grundsätzlich unendlich. Aber dieser unendliche Degress ist unbedenklich, weil durch ihn nach unserer Theorie keine Sätze bewiesen werden sollen und können. Der definierte Degress ist aber Schein. Ein Basissatz könnte dann nur wahr sein, wenn alle aus ihm deduzierbaren Prognosen wahr wären. Die lassen sich indes nicht angeben. Denn kennt man aber nicht einmal die negativen Wahrheitsbedingungen eines Basissatzes, man weiß dann nicht mal, wie man ihn falsifizieren könnte oder mit welchen Erfahrungen er verträglich oder unverträglich wäre. Dann ist man in der Tat zu willkürlichen Entschlüssen genötigt. Popper reduziert also letztlich Erkenntnistheorie auf Methodologie und der Unterschied zum logischen Positivismus wird von ihm selbst faktisch revoluziert. Erfahrung, nicht mal eine Falsifizierung ist möglich, kann ja gar nicht mehr stattfinden. Das ist die implizite Konsequenz. Ein Hinausgehen über Popper ist an dem Punkt möglich, wo die schon erwähnte Prüfungspraxis thematisiert wird. Die Festsetzung von Basissätzen erfolgt anlässlich einer Anwendung der Theorie und ist ein Teil dieser Anwendung, durch die wir die Theorie erproben. Wie die Anwendung überhaupt, so ist die Festsetzung ein durch theoretische Überlegungen geleitetes planmäßiges Handeln. Das klingt zwar wie das Praxiskriterium einer der Marx'schen Feuerbach-Thesen, aber bei Popper ist das eine Reduktion auf Intersubjektivität der Fall. Sollte eines Tages zwischen wissenschaftlichen Beobachtern über Basissätze keine Einigung zu erzielen sein, so würde das bedeuten, dass die Sprache als intersubjektives Verständigungsmittel versagt. Durch eine solche Sprachverwirrung wäre die Tätigkeit des Forschers ad absurdum geführt. Habermas hat den Dezisionismus durch eine Diskurstheorie der Wahrheit überwinden wollen, durch den Versuch normativer Begründung in einer antizipierten, idealisierten Sprechsituation als einer herrschaftsfreien Sprechsituation. Da machte er trotz berechtigter Kritik an Popper zu viele Zugeständnisse und blendete die Frage aus, wie denn der konsensstiftende Begriff sich begründet. Über das Vorliegen einer Einigung, die einer herrschaftsfreien Situation, kann ja nicht selber noch einmal bloß intersubjektiv entschieden werden. Es bedarf eines Fundamentum in re, einer Fundierung in der Sache selbst, die allerdings, da es Popper recht zu geben, nicht im Sinne eines Induktionsschlusses erfolgen kann. Die Konventionalität der Basissätze mit motivierenden Erfahrungen begründet, ist problematisch. Das sieht auch Popper so. Das Wort Basis hat einen ironischen Beiklang. Die Basis schwankt. Er redet von einem Sumpfland, über dem sich die Konstruktion der Theorien der Wissenschaft erheben. Wer lässt sich dazu überreden, in so einem Haus zu wohnen? Woran hapert es? Popper differenziert nicht hinreichend zwischen dem hypothetischen Charakter von Basissätzen und generellen Gesetzeshypothesen. Die wahrheitsfunktionelle Beziehung zwischen generellen Gesetzesaussagen und daraus ableitbaren Prognosen macht den hypothetischen Charakter der generellen Hypothesen aus. Die Verifikation einer Hypothese würde hier bedeuten, die Verifikation aller ableitbaren bedingten Prognosen. Das wäre die schlechte Unendlichkeit der Überprüfung, denn die Prognosen sind unendlich. Der hypothetische Charakter von Basissätzen deutet aber hin auf ein erkenntnistheoretisches Problem, das sich auf methodologisches oder logisches nicht reduzieren lässt. Basissätze behaupten nur ein Erfülltsein der Wahrheitsbedingungen. Popper setzt allerdings physikalische Objekte unproblematisiert voraus, indem er zwischen der Allgemeinheit von Objektbegriffen und der von Gesetzeshypothesen nicht unterscheidet. Es ist dann plötzlich kein Unterschied mehr, ob man mit einer Theorie einen Basissatz überprüft oder mit einem Basissatz eine Theorie. Die Ableitungsbeziehung, die sich zwischen Basissätzen herstellen lässt, steht in keinem notwendigen Zusammenhang. Dass Basissätze jede unmittelbare Erfahrung transzendieren. Dass man aus Basissätzen Prognosen herleiten kann, ist nicht identisch damit, die abgeleiteten Basissätze durch künftige Beobachtungen zu überprüfen. Entweder müsste Popper nun die Verifizierbarkeit voraussetzen, oder aber die Erkenntnistheorie ist nicht zureichend, weil sie nur einen logischen Begründungszusammenhang betrifft. Die Wahrnehmungsurteile lassen sich nicht auf den Satzcharakter reduzieren, auf die sprachliche Vermittlung. Jedes Wahrnehmungsurteil intendiert mehr als bloß das Wahrgenommene. Zwar ist es richtig, dass eine vollständige Verifikation eines Basissatzes nie möglich wäre. Das wäre die Überprüfung einer schlechten Unendlichkeit. Die unendliche Überprüfbarkeit ist aber ebenso sinnlos. Es geht ja gar nicht um isolierte, eindeutige Einzelurteile, dem keine Erfahrung entspricht. Die Konsequenz ist, dass Popper an der Möglichkeit von Erfahrung selber zweifeln muss. Diese lässt sich allerdings im Zweifel korrigieren und überprüfen. Eine prinzipiell unendliche Nachprüfbarkeit ist schlechte Fiktion. Den Erfordernissen genügen nur generelle Sätze. Popper bleibt also einer heimlichen positivistischen Ontologie verhaftet, die er schließlich ja auch als Glaubensakt zugestehen muss. Das positivistische Sinnkriterium fällt und metaphysische Sätze verlieren bei Popper das generelle Sinnlosigkeitsverdikt. Popper liefert keine Theorie zur Erzeugung wahrer Theoreme, sondern nur ein Organon der Kritik, ein Instrument, diese zu überprüfen. Daher muss er alles zulassen, auch Metaphysik. Sie müsste aber einer Überprüfung standhalten, was er aber bestreitet. Sie muss dann geglaubt werden. Er geht ja sogar so weit zu sagen, das alles zeigt nicht nur, dass ein gewisses Maß an Dogmatismus sogar in der Wissenschaft fruchtbar ist, sondern auch, dass die Falsifizierbarkeit oder Prüfbarkeit logisch gesehen nicht als ein sehr strenges Kriterium gelten kann. Später habe ich in der Logik der Forschung dieses Problem ausführlich behandelt. Ich führte gerade der Prüfbarkeit ein. Und wenig später ist ja auch davon die Rede, dass die metaphysischen Theorien von rein existenziellem Charakter seien. Die Wissenschaft fällt in einen irrationalen Glauben in Metaphysik zurück, weil sie dessen Begründung systematisch ausgeschlossen hat. Der Poppersche Theorieansatz, so ist jetzt noch zu zeigen, hat gesellschaftliche Voraussetzungen, die im Gegensatz zur kritischen Theorie aber nicht thematisch sind. Die Frage der gesellschaftlichen Genesis der Methode des sogenannten kritischen Rationalismus dürfte somit ein Problem sein, weil die Erkenntnistheorie auf praktische Zusammenhänge letztlich rekurriert und wenn es nur die reduzierte experimentelle Praxis ist. An der Sprache, in der Popper die Methode darstellt, zeigt sich das. Wenn die Trial-and-Error-Methode immer bewusster entwickelt wird, beginnt sie, die charakteristischen Züge einer wissenschaftlichen Methode anzunehmen. Diese Methode lässt sich wie folgt beschreiben. Wenn ein Wissenschaftler einem Problem gegenübersteht, so wird er versuchsweise eine Art von Lösung vorbringen, eine Theorie. Und diese Theorie wird die Wissenschaft nur vorläufig akzeptieren, falls überhaupt. Denn es ist äußerst charakteristisch für die wissenschaftliche Methode, dass die Wissenschaftler keine Mühe scheuen, die in Frage stehende Theorie zu kritisieren und zu testen. Kritisieren und testen gehen Hand in Hand. Die Theorie wird von sehr verschiedenen Seiten kritisiert, um die Punkte herauszufinden, die sich als verwundbar erweisen können. Und das Testen einer Theorie vollzieht sich dadurch, dass die verwundbaren Punkte einer möglichst harten Prüfung unterzogen werden. Dies ist natürlich wiederum eine Variante der Trial-and-Error-Methode. Theorien werden versuchsweise aufgestellt und ausprobiert. Wenn das Ergebnis eines Tests zeigt, dass die Theorie falsch ist, wird sie verworfen. Die Trial-and-Error-Methode ist im Wesentlichen eine Methode der Ausscheidung. Ihr Erfolg hängt in erster Linie von drei Bedingungen ab, nämlich, dass genügend zahlreiche und geistreiche Theorien aufgestellt werden, dass die aufgestellten Theorien hinlänglich verschieden sind und dass ausreichend harte Tests durchgeführt werden. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann können wir, wenn wir Glück haben, das Überleben der tauglichsten Theorie durch Ausscheidung der weniger tauglichen sicherstellen. Dies ist aus einem Aufsatz mit dem Titel Was ist Dialektik, den Popper verfasst hat. Er hat sich also auch mit Dialektik beschäftigt, aber versteht natürlich unter Dialektik hier etwas ganz anderes, wie wir gerade gesehen haben. Wir können unsere vorherigen Betrachtungen hierauf beziehen und zusammenfassen, wie Popper sich das Ganze vorstellt. Also seine Vorgehensweise ist eine Kette von erstens, wir haben ein Problem, zweitens stellen eine Theorie auf, darunter versteht er eine Gesetzeshypothese mit überprüfbaren Basissatz. Und dann kommt die Kritik und am Schluss kommt dann das Ausscheiden, die Falsifikation. Das Ausscheiden erinnert nicht zufällig an anale Vorgänge. Das ist auch damit gemeint. Er benutzt da durchaus organische Analogien. Nicht? Das ist also kein Zufall bei ihm. Nicht? Der Forscher geht also von einem Problem aus. Wie kommt er zu einem Problem, wäre noch zu fragen. Wenn er dann ein Problem hat, sucht er eine Lösung, eine Theorie. Und was Popper unter Theorie versteht, ist, könnte man jetzt auch noch problematisieren. Das könnte jetzt auch irgendwie eine Hypothese sein, astrologischer Natur. Alle mögliche Okkultismus. Er hat keine Kriterien, um jetzt so etwas aufzustellen. Für ihn kommt es nur darauf an, das ist falsifizierbar. Mhm. Nicht? Wir haben also irgendwelche Basissätze, die das widerlegen könnten. Wenn das nicht der Fall ist, ist es unwissenschaftlich. Er lässt dann also auch wirklich jeden Spökenkicker-Kram dann als Wissenschaft, oder als potenzielle Wissenschaft dann zu. Das Hauptproblem dabei ist aber der theoretische Prozess, mit dem ich zu einer Problemstellung komme. Gerade dieser ist höchst komplex. Und Fragen präjudizieren bereits auch Antworten, sind also für den Lösungsprozess entscheidend. Diese Situation ist aber selbst eine soziale, gesellschaftliche, die man nicht so einfach branchenspezifisch aus der Theorie ausklammern kann, indem man sie zum Beispiel in die Wissenssoziologie abschiebt. Die Wissenschaftsforschung hat ja gerade ergeben, dass der wissenschaftliche Fortschritt heute in so viele Fragerichtungen gehen kann, dass die Frage wissenschaftsintern nicht mehr zu beantworten ist. Die Selektion eines Problems ist also selber schon eine politische Position. Ob ich Milliarden in die Atomforschung powere oder sie für andere Technologien ausgebe, ist durch die präferierte Fragestellung schon vorgegeben. Wenn die wissenschaftliche Methode sich tatsächlich als Funktion der Methode, als Kampf der Anpassung und Selbsterhaltung beschreiben lässt, dann ist die Ausgrenzung der Generierung von Problemen selber eine Äußerung einer entfremdeten Wissenschaft und selber ideologisch. Der Kampf ist kein natürliches, sondern ein soziales Phänomen. Indem der Kampf, der zwischenmenschliche Konflikt, das Gegeneinander durchsetzen von Interessen, das Befriedigen von Bedürfnissen, also alles das, was Hegel System der Bedürfnisse bzw. geistiges Tierreich oder bürgerliche Gesellschaft genannt hat, zur Metapher der Evolution wird, und das meint er durchaus auch in diesem darwinischen Sinne, dass a priori der Vorgehensweise impliziert ist, der Kritik. Natürlich ist Popper die Wahl der Metapher unbewusst. Er nimmt sie auf, weil er selber im Betrieb in einer solchen Konkurrenzsituation steckt und sie im Metaphernspender wiedererkennt. Popper erkennt nicht, dass seine theoretische Arbeit durch die Sozialität vermittelt ist und es kann daher auch nicht die Genesis der eigenen Verhältnisse zur Realität als instrumentelle Vernunft rekonstruieren. Er kann die gesellschaftliche Praxis als Konstituenz des Verhältnisses von Bildspender und Bildempfänger, der Metaphorik des Trial and Error, nicht reflektieren. Er behauptet allerdings immer ständig, dass man das alles mit seiner Theorie könne. Somit wird die Metatheorie zur Ideologie. Der biotisch-theoretische Prozess wird als bloß plausibles Faktum angenommen, aber nicht begründet. Die realen gesellschaftlichen Konflikte kommen in der Metaphorik des wissenschaftlichen Kampfes nur noch anonym und abstrakt vor. Gegen Metaphern ist freilich an sich nichts einzuwenden, wenn sie reflexiv gebraucht werden. Sie müssen nicht stets auch in der mythischen Verzauberung der Welt enden. Nicht zuletzt weist Popper selber auf die Gefahren der Metaphorik hin. Auf eine der vielen Metaphern, die Popper verwendet, ist hinzuweisen, die von der Kontinuität von der Amöbe bis Einstein. Popper schreibt: Das führt mich zu der Formulierung, der Hauptunterschied zwischen Einstein und einer Amöbe ist der, dass Einstein bewusst auf Fehlerbeseitigung aus ist. Er versucht, seine Theorien zu widerlegen. Er verhält sich ihnen gegenüber bewusst kritisch und versucht sie möglichst scharf, nicht vage zu formulieren. Dagegen kann die Amöbe nicht kritisch gegenüber ihren Erwartungen oder Hypothesen, sich nicht kritisch gegenüber ihren Erwartungen oder Hypothesen verhalten, weil sie sich ihre Hypothesen nicht vorstellen kann. Sie ist ein Teil von ihr. Dies wird unermüdlich wiederholt. Ich habe da also 5, 6 Textstellen ähnlicher Natur da. In objektive Erkenntnis, so heißt diese Schrift, gefunden. Aber wir werden das jetzt nicht unermüdlich wiederholen, sondern wir werden doch nochmal etwas Musik hören, und zwar die 5 Sätze für Streichquartett Opus 5 von Anton Webern, wiederum gespielt vom La Salle Quartett. Das war Anton Webern. Und wir machen jetzt weiter mit unserer Diskussion über Dialektik. Wir hatten jetzt sehr ausführlich den Popper dargestellt. Es gab ja vor sehr vielen Jahren diesen berühmten Positivismusstreit in der deutschen Soziologie. Das ist in vielen verschiedenen Ausgaben, im Luchtern-Verlag, im DTV-Verlag und so erschienen. Ist es aber auch in der Adorno-Werkausgabe, sind die Adorno-Teile zu haben, insbesondere die Einleitung und der Beitrag Soziologie und empirische Forschung. Der Streit hat damals auch für etwas Verwirrung gesorgt, weil die Kontrahenten eigentlich gar nicht so riesige Anstrengungen machten, sich da so richtig, vulgär gesagt, zu fetzen, nicht? Sondern ganz höflich miteinander zu diskutieren, obwohl die Unterschiede welche ums Ganze waren. Und bis heute könnte man sagen, dass beide Richtungen wohl da auch der Auffassung sind, sie hätten da gesiegt, nicht? Also eine Einigung wurde da bis heute nicht erzielt. Alle machen genauso weiter wie bisher, nicht? Nur partiell auf der inhaltlicher Ebene gibt es hin und wieder mal Übereinstimmungen, nicht? Wo dann beide Seiten gesellschaftliche Sachverhalte in ähnlicher Art und Weise kritisieren. Das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Für einige gesellschaftliche Sachverhalte reicht es dann auch aus, sich also nur mit Popper beschäftigt zu haben. Und hin und wieder gibt es aber leider dann auch unqualifizierte Äußerungen dann über Adorno oder so etwas, nicht? In Debatten, nicht? Wie jüngst bei der Preisverleihung des Adorno-Preises an Judith Butler, nicht? Ja, ich denke, dass der Grund, weshalb es zwischen den Vertretern der Theorie und den Positivisten nicht zu einer Verständigung gekommen ist, wohl auch darin liegt, und das hat Dahrendorf zur damaligen Zeit ja schon gemutmaßt, in diesem von dir zitierten Band, der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, heißt es auf Seite 9, nämlich schon, Adorno zitiert ihn: Dahrendorf hat die Bemerkung des Co-Referenten, es handle sich um keine Standpunktdifferenz, sondern um entscheidbare Gegensätze, mit der Frage beantwortet, ob nicht das Erste richtig, das Letztere aber falsch sei. Wohl schlössen ihm zufolge die Position, Diskussion und Argument nicht aus, die Unterschiede in der Art der Argumentation indessen seien so tiefgehend, Zitat Dahrendorf, dass man bezweifeln muss, ob Popper und Adorno sich auch nur auf eine Prozedur zu einigen vermöchten, mit deren Hilfe sich ihre Unterschiede entscheiden ließen. Adorno dazu weiter: Die Frage ist genuin. Beantworten lässt sie sich nur im durchgeführten Versuch, eine solche Entscheidung herbeizuführen, nicht früher. Zum Versuch genötigt wird man, weil die friedliche Toleranz für zwei verschiedene, nebeneinander koexistierende Typen Soziologie auf nichts Besseres hinausliefe, als auf die Neutralisierung des emphatischen Anspruchs von Wahrheit. Die Aufgabe präsentiert sich paradox. Die kontroversen Fragen ohne logizistisches Präjudiz, aber auch ohne Dogmatismus zu diskutieren. Und ich glaube, an den Gründen liegt es, dass es zwischen Vertretern der Kritientheorie und Vertretern der Schulen der Positivisten nicht nochmals zu einer wirklich inhaltlichen, differenzierten Auseinandersetzung gekommen ist. Es sei denn, man nimmt die Ausführungen, die heute zu Popper gemacht wurden, als dasjenige, wofür ich sie nehmen würde, nämlich eine grundlegende Kritik des Positivismus, der Popperschen Spielart, mit der im Grunde auch alles gesagt ist. Man könnte jetzt auf einzelne Momente der Popperschen Theorie, die du noch angeführt hast, eingehen, wie Konventionstheorie, den Solipsismus. Aber auf all das ist Adorno im Grunde auch schon in der Einleitung zu diesem Band eingegangen und man müsste ihn sozusagen einfach nur nochmal wiederholen. Ja, das sind Überlegungen, die ich habe einen eigenen Text von mir selber gelesen, von 1995, nicht? Das ist also auch schon 17 Jahre her. Richtig. Und das habe ich dann etwas modifiziert und in neue Zusammenhänge gebracht. Aber ansonsten kann ich auch nicht sagen, dass ich da viel Neues noch hinzufügen kann. Man kann das jetzt höchstens dann, das werden wir sicherlich auch noch tun, auf neuere Debatten beziehen, wo ähnliche Sachverhalte wieder eine Rolle spielen, nicht? Also auch der sogenannte Poststrukturalismus von Butler oder so trägt ja einige dieser positivistischen Züge auch mit. Nicht? Auch wenn das jetzt ein fröhlicher Positivismus ist. Aber also ich finde auch hier bei den Zitaten, die du rausgesucht hast von Adorno, also was der hier über Soziologie sagt, das finde ich absolut brandaktuell. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass die deswegen nicht so richtig zusammenkamen, weil Adorno eine andere Leichtigkeit, Ironie und einen gewissen Humor hat in seinen Reflexionen und Ausführungen. Und bei Popper habe ich das Gefühl nicht so. Das geht um die Methode und die allerreinste Methode. Und da habe ich das Gefühl, dass man gesellschaftlich und auch wissenschaftlich damit nicht wirklich weiterkäme. Und ich würde auch sagen, ich bin für Adorno in der Auseinandersetzung. Ich glaube, so einfach sollten wir es uns nicht machen. Ich denke, zentrale Punkte sind ja das, was Adorno in dem Zitat, was ich gebracht habe, angeführt hat, nämlich um eines emphatischen Wahrheitsanspruchs willen wäre zu klären, inwieweit die Poppersche Methode in Anführungszeichen tatsächlich dazu taugt, etwas zum Beispiel über Gesellschaft aussagen zu können. In Klammer habe ich eben Gedanken gehabt, Sinnvolles aussagen zu können. Mhm. die Frage wäre ja zum Beispiel, wenn jeder beliebige Satz oder jeder beliebige Gedanke, der als Satz formuliert wird, als eine mögliche Hypothese in Erwägung gezogen wird. Und zwar ein Gedanke oder Satz, der etwas aussagen soll über Gesellschaft oder über etwas, das in Gesellschaft stattfindet. Bei meinen Formulierungen habe ich jetzt schon das Problem, konnte eine Soziologie im Popperschen Sinne überhaupt den Begriff der Gesellschaft verwenden? Da wäre für mich ja schon ein Fragezeichen. Denn der Begriff der Gesellschaft setzt so etwas wie den Begriff der Totalität voraus. Und diese Totalität lässt sich zum Beispiel empirisch gar nicht einholen. Genau das ist ja, also wenn wir jetzt den frühen Positivismus ernst nehmen, nicht generelles Verdikt über Metaphysik. Und zwar richtet sich das also gegen, wenn man den Metaphysikbegriff ganz allgemein fasst, nicht, dann ist Metaphysik alles, was in irgendeiner Form Wahrnehmungsurteile oder empirische Urteile übersteigt, nicht, was die Gegenstände der Erkenntnis angeht. Das können ja die Positivisten selber gar nicht stringent einhalten. Sie müssen ja selber immer etwas formulieren, was sich empirisch nicht herleiten lässt. Das bleibt denen ja auch nicht ansprachlich. Also gerade die radikalsten unter denen, nicht? Also Carnap. Carnap hat seine Theorie ja auch mehrmals modifiziert. Nicht? Er versuchte ja eine Zeit, alle intentionalen Begriffe aus seiner Philosophie auszuschließen und nur extensionale Begriffe zu verwenden. Also so Klassenbegriffe, nicht? Also wenn man heutzutage da an der Universität lernt, nicht, dann lernt man dann die Logik, nicht? Also dann ist von Klassen die Rede, nicht? Aber die Frage, wie man jetzt etwas Weltemmanentes unter Klassen in Klassen einteilt, diese Fragestellung allein setzt natürlich intentionale Begriffe voraus. Vielleicht ist noch zu erklären, also die Extension eines Begriffes ist dasjenige, was darunter fällt. Nicht? Also der Begriffsumfang, so könnte man es ins Deutsche übersetzen. Nicht? Mhm. Und die Begriffsintention ist dann also der Begriffsinhalt. Nicht? Und um solche Klassen zu bilden, müssen wir ja schon intentionale Prädikate verwenden. Das heißt, wir müssen Inhaltliches finden, um Klasseneinteilungen zu machen. Daran scheiterte Carnap ja nachweislich, nicht? Und er hat das ja auch offen selber zugestanden, nicht? Und der ganze Positivismus wurde dann ja auch in der also analytischen Philosophie letztendlich dann doch preisgegeben, nicht? Also was sich da auch die Parolen der Zeit, nicht? Also Metaphysik ist Blödsinn, nicht? Und dann war die neueste Parole dann zu sagen, Metaphysik ist Blödsinn, nicht? Aber man hatte dann keinen rationalen Begriff von Metaphysik, nicht? Das war dann ja, bei Popper war es ein Glaubensinhalt, nicht? Man kann dann eben halt an Okkultismus glauben und es gibt keine wissenschaftlichen Einwände dagegen. Außerdem, es lässt sich möglicherweise nicht falsifizieren. Also man findet da nichts Empirisches. Das wird man ja durchaus finden. Also wenn man das Tageshoroskop morgens im Fernsehen vernimmt, nicht, Und dort wird irgendetwas ausgesagt darüber, was am Tage passieren könnte, nicht? Was allerdings immer so allgemein gefasst ist, dass jeder was finden müsste. Dann könnte man schon sagen, diese Aussagen sind also falsifizierbar, nicht? Und Astrologie wird dann zu den höheren Weinen der Wissenschaft mitgezählt. Nicht? Das ist also bei Popper nicht ausgeschlossen. Also man kann auch blödsinnige Aussagen natürlich formulieren. Mir fallen jetzt gerade solche blödsinnigen Aussagen nicht ein, an denen man das drastisch klar machen könnte. Da könnte man ja fast sagen, dass bei Popper, also dass er sozusagen ein personifiziertes Beispiel ist für die Dialektik der Aufklärung in einer bestimmten Denkweise oder Arbeitsweise, die er eben hatte. Er wollte die reinste Methodik überhaupt entwickeln und das führte dann im Endeffekt dazu, dass letztendlich alles Mögliche in einer Vorstufe der wissenschaftlichen Theorie sich befinden kann. Ich wollte noch was anderes sagen, und zwar, vielleicht ist ja Popper auch erklärbar aus der bestimmten zeitgeschichtlichen Epoche, in der er sich bewegt hat. Also, dass er halt mit dieser reinen Methodenentwicklung sozusagen sich gegen alte, verknöcherte Geister, auch gesellschaftliche Phänomene eben stellen wollte und sagen so, jetzt bitte nur ganz reine Methode und auf keinen Fall Vorurteile und so weiter. Also wo es ja das aktuelle Beispiel gibt eben mit Kriminalstatistik, wie leicht man da geneigt ist zu sagen, kein Wunder, sind eben alles Ausländer, wusste man doch gleich. Gut, aber ich denke auch, inzwischen sind wir ja 50 Jahre weiter ungefähr. Oder 40, wann war der? 60er Jahre, ne? Doch, okay. Und mir ist auch eben bei der Sprachentwicklung, also Entwicklung von Begrifflichkeiten eingefallen. Also auch wenn Kinder zum Beispiel Sprache lernen, das sind ja immer winzig kleine Hypothesen und induktive Ansätze, die entwickeln, um ihr Vokabular zu entwickeln. Das geht ja niemals nur nach Trial and Error. Also das ist ja inzwischen nachgewiesen. Und genauso ist es ja auch in der Evolution so, dass es nicht alles nach Trial and Error funktioniert, sondern dass sowohl auch die Tiere sich irgendwas überlegen und ausprobieren und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Also, na, da sah Popper ja durchaus eine Kontinuität, also von der Amöbe bis Einstein. Nicht? So ist das nicht. Aber dachte, er meint es polemisch. Nee, das ist durchaus affirmativ gemeint. Ach, echt? Nicht kritisch. Man kann natürlich jetzt aus der Verhaltensforschung, also wenn die wirklich avanciert ist, nicht, es gibt also Studien über Affen, nicht, wo das überprüft worden ist, was Affen so alles können sollen, was Menschen können. Nicht, deren Lernen ist tatsächlich so ein Trial-and-Error-Lernen. Also die Erkenntnistheorie des Affen würde vielleicht mit Popper schon teilweise richtig umschrieben sein, könnte man sagen. Nicht? Was aber Affen und andere Tiere nicht machen, ist, dass sie also ihre Eltern oder ihre Bezugspersonen imitieren, nicht? Etwas wiederholen, einfach so einen mimetischen Impuls haben und daraus dann sich selber entwickeln. Das machen Affen nicht. Sie müssen diesen Trial-and-Error-Prozess, diesen Lernprozess, noch einmal wiederholen. Nicht? Sie wiederholen ihn beschleunigt, wenn andere Affen ihnen was vormachen. Aber sie übernehmen nicht einfach Verhaltensweisen. Das konnte man durch genauere Experimente auch feststellen. Und man konnte dann auch, es gibt ein anderes Beispiel, das Spiegelstadium hatte man ja untersucht, nicht? Man hat das gleiche Experiment dann nicht mit Spiegeln gemacht, sondern mit Kameras. Nicht? Und da haben sich die Affen dann nicht wiedererkannt. Nicht? Und daran konnte man dann erschließen, dass ein Affe nicht sich selbst erkennt, nicht? Sondern sieht, da ist einer meiner Art. Nicht? Also alle Experimente konnten dann auch immer verschieden interpretiert werden. Nicht? Und der Bruch dann zwischen Tier und Mensch, nicht? Den man ja auch mit dem, was dann klassische Metaphysik heißt, nicht mal erklären konnte, dass die Menschen in der Lage sind, auch über die bloße Empirie hinauszugehen in ihrem Denken. Das war ja etwas Entscheidendes. Das ist ja etwas, was in den heutigen Debatten, nicht Habermas hat ja mal einen Aufsatz da in der letzten Zeit geschrieben, nicht wie viel also Religion da also die Gesellschaft verträgt, nicht? Und sich dann nicht auf seine eigene Theorie berufen, sondern auf die Theorie der Unabgegoltenheit, nicht? Die ist da mal Bloch, Adorno und so immer wieder findet, nicht? Dass da also an der Religion noch etwas Bewahrenswertes zu erhalten ist, nicht? Was ansonsten verloren ginge, nicht? Das ist hier ein sehr wichtiges Problem, gerade in unserer heutigen Zeit, wo tatsächlich so ein ja, Tatsachendienst, nicht? So ein positivistischer Tatsachendienst vorherrscht und nichts anerkannt wird als das, was man jetzt empirisch beobachten kann. Und sehr vieles, was ursprünglich mal in der Theologie beziehungsweise in den frühen Religionen bereits schon thematisiert worden ist, ist ja ein Akt von Freiheit. Nicht etwas denken zu können, was nicht einfach nur bedingter Reflex der unmittelbaren Wirklichkeit ist. Nicht? Das ist ja eine Kulturleistung, die uns weitaus mehr gebracht hat als bloße empirische Forschung. Nicht? Auch die modernen Naturwissenschaften gehen ja über das hinaus, was bloße Beobachtung gewinnen lässt. Nur, dass sie sich in der Regel oder häufig eben dessen nicht bewusst sind. Ich denke, das Aufkommen des Positivismus Anfang des letzten Jahrhunderts hat wesentlich damit zu tun, also einerseits mit dem Erfolg der Naturwissenschaften und der Transformation der Resultate der Naturwissenschaften in Technologie, also mit der sogenannten industriellen Revolution und dem damit einhergehenden Denken. Die Naturwissenschaften hatten sich ja tatsächlich strikt methodologisch orientiert und die Geisteswissenschaften sind sozusagen, wenn man das wissenschaftshistorisch betrachtet, sind Naturwissenschaften ja relativ junge Wissenschaften und die Geisteswissenschaften spielten im 19. Jahrhundert eine weit größere Rolle, insbesondere zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als die Naturwissenschaften. Dieses Verhältnis von Naturwissenschaften zu Geisteswissenschaften hat sich geändert. Und aus diesen Gründen, unter anderem, haben sich die Geisteswissenschaften zunehmend mehr an den Methoden der Naturwissenschaften orientiert und damit ihren Gegenstand, ihren eigentlichen Gegenstand, sukzessive aus den Augen verloren. Adorno geht so weit, dass er sagt, und ich möchte das nochmal an einem Punkt da festmachen, nämlich, wie ist es möglich, innerhalb der Popperschen Theorie einen Begriff von Wissenschaft zu entwickeln? Adorno schreibt dazu, auch in der Einleitung auf Seite 25, der Begriff von Wissenschaft wird auch von Popper um seine Gegebenheit willen supponiert, als wäre er selbstverständlich. Er hat indessen seine historische Dialektik in sich. Als um die Wende des 18. Jahrhunderts zum 19. die Fichtsche Wissenschaftslehre und die Hegelsche Wissenschaft der Logik geschrieben wurden, hätte man, was gegenwärtig mit Exklusivitätsanspruch den Wissenschaftsbegriff okkupiert, kritisch auf der Stufe des Vorwissenschaftlichen angesiedelt, während nunmehr, was damals Wissenschaft, das wie immer auch chimärische absolute Wissen genannt ward, von dem von Popper sogenannten Scientismus als außerwissenschaftlich verworfen würde. Der Gang der Geschichte und nicht bloß der geistigen, der es dahin brachte, ist keineswegs, wie die Positivisten es möchten, eitel Fortschritt. Also was Adorno damit ausdrücken will, ist ja, dass das, was sich sukzessive durchgesetzt hat, nämlich dieses in Anführungszeichen positivistische Denken, in Wahrheit, hart ausgedrückt, quasi eine Regression des Denkens darstellt. Es ist ein Rückfall in das, was bereits vor Kant gedacht wurde. Sie sind nicht darüber hinaus, wählen sich aber darüber hinaus und stellen sich sukzessiv in den Dienst einer Gesellschaft, die die Menschen darauf reduziert sozusagen oder vereidigt auf das, was jeweils ist. Also es gibt da nichts mehr in die Gesellschaft Transzendierendes, das ist nicht mehr denkbar, nicht mehr zulässig. Das ist tatsächlich der Geist, den diese Verhältnisse brauchen, damit die Menschen nicht zur Kritik kommen und die Verhältnisse auch verändern. Also nicht nur die Natur wird zur bloßen Objektivität, sondern auch die gesellschaftlichen Verhältnisse. Ja, wobei man ja in vielen Fällen sagen muss, also, oder fragen muss, einerseits bezogen auf Naturwissenschaften, welche Natur, haben Sie ein Bewusstsein von dem, was Sie implizit als Ihren Gegenstand voraussetzen, nämlich von Natur? Welchen Begriff von Natur haben Sie? Und zum Zweiten, wenn man das bezieht jetzt auf die Soziologie, und da spielt nun mal der Begriff der Gesellschaft die zentrale Rolle. Wie ist der Begriff der Gesellschaft zu denken, ohne letztendlich Anleihen zu machen oder zu rekurrieren auf die geisteswissenschaftliche Tradition, also in der Philosophie, von Kant bis Marx? Ja, wobei man vielleicht noch berücksichtigen muss, dass ja im Neukantianismus die Unterscheidung zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften überhaupt erst getroffen worden ist. Nicht? Bei Wendelband unterschied man ja die nomothetische Wissenschaft, also die Gesetzeswissenschaft, von der ideografischen Methode. Da redet man also nur von den Individuen und beschreibt sozusagen individuelles Verhalten. Nicht? In der Geschichtsschreibung also sind das Geschichten von großen Personen. Nicht? Ja. Und das hat aber allerdings dann dazu geführt, dass man dann aber auch die Gesetzeswissenschaft dann wieder in die Soziologie einführen wollte. Nicht? Das hat es ja auch gegeben. Heute ja auch sogar unter dem Vorzeichen, dass die Naturwissenschaften hier das Sagen haben sollen. Beispielsweise die Gehirnforschung. Richtig. Das sind Dinge, die wir in einigen Sendungen wahrscheinlich noch thematisieren müssten. Ne? Ja, vor allen Dingen denke ich, man sieht das ja auch am Beispiel, dass Philosophie zunehmend weniger an Universitäten gelehrt wird, es zunehmend weniger Lehrstühle gibt. Die ganzen Forschungsgelder verstärkt in den Bereich der Naturwissenschaften und der technischen Wissenschaften gehen. Das ist Ausdruck von dem, und mit denen konkurrieren letztendlich die geisteswissenschaftlichen Disziplinen um Gelder und entsprechend müssen sie ihre Methoden schärfen, um in Anführungszeichen konkurrenzfähig zu sein. Philosophie ist lästig, die stellt so viele Fragen. Stört. Und wenn sie es den Täter holt, dann ist gut. Naja, an sehr vielen Universitäten ist die Philosophie ja, was die traditionelle Philosophie angeht, nicht, von den Vorsokratikern bis Hegel, nicht, immer schlechter bestückt. kaum noch vertreten. Ja. Es wird hauptsächlich die positivistische Philosophie und der Nacheiferer, die alle den berühmten Linguistic Turn dann mitgemacht haben, also Philosophie dann auf eine bestimmte Sprachtheorie reduzieren. Nicht? Oder es findet Philosophie im Fernsehen statt. Ja, da gab es noch einen Lüneburgen-Kollege, nicht? der ja sehr bekannt worden ist, ein Bestseller-Autor ist. Nicht? Das ist dann im gewissen Sinne dann die Philosophie für die strickenden alten Damen. Aber ich meine, selbst wenn man, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hatte, also wenn Adorno jetzt diese Kontroverse um die Judith Butler mitgekriegt hätte, der würde unter die Decke gehen, so wie man da, also was man da für Gegenargumente anführt. Und selbst wenn man auf die alten Griechen zurückgeht, auch die hatten ja eine andere Offenheit und Ganzheitlichkeit in ihren Diskursen. Also das, genau das könnte man, also kann man ja heute sehr vermissen. Ja, du schlägst ja schon fast den Bogen, den ich immer schlagen wollte. Die Judith Butler hat ja da einen Vortrag gehalten über den Satz, also das, das Ganze ist das Unwahre, nicht bei, bei Adorno. Und die nächste Sendung wird garantiert mit einer Interpretation dieses Satzes beginnen. Und wir werden und zwar einer Interpretation, die Adorno selber in geliefert hat. Das wird nämlich die, die Diskussion jetzt des Positivismus sozusagen vollenden. Nicht? Da geht es nämlich um den Totalitätsbegriff, nicht? Und was Adorno da überhaupt wirklich meinte mit diesem Satz. Nicht? Er hat ihn ja selber gedeutet. Nicht? Er hat, das bringe ich heute aber nicht. Da möchte ich die Leute doch noch ein bisschen... Nein, aber was man dann sagen kann, ist ja, also aus der Perspektive Poppers wäre das, oder aus der Perspektive der Positivisten, des Wiener Geistes, wäre das eine Rede über nichts. Ja? Weil diese Begriffe, die wir verwenden, das Ganze, das Unwahre, wir setzen einen Begriff von Totalität voraus, wir setzen Dinge voraus, die nach deren Auffassung gar nicht Gegenstand sein können einer sinnvollen Rede. Und das sollten wir zu Beginn der nächsten Sendung nochmal aufgreifen und zeigen, warum diese Position der Positivisten einfach nicht haltbar ist und letztlich möglicherweise auch dazu führt, dass die Menschheit in die Katastrophe geht. Ja, deswegen werde ich jetzt noch ein bisschen Musik machen, und zwar... damit wir alle wieder runterkommen. Diesmal nochmal wieder Max Dölemann, und zwar aus dem Album Jakobs Traum.